Die Ermittlungen, die beim Generalbundesanwalt bisher noch wegen Landesverrats geführt werden, könnten auch das Vertrauensgremium des Bundestages in den Blick nehmen. Der Agentur AFP liegen die Strafanzeigen vor, die Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen erstattet hat. Darin wird nach Angaben der Agentur ausdrücklich auf das geheimtagende Gremium verwiesen, das über den Haushalt der Nachrichtendienste befindet. In der ersten der beiden Anzeigen heißt es demnach, die bei netzpolitik.org veröffentlichten Zitate stammten aus dem Vorwort zum Wirtschaftsplan des Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie aus einem Bericht an das Vertrauensgremium. Auch in der zweiten Anzeige werde das neunköpfige Gremium erwähnt. Das berichtet auch der Spiegel vorab. Andere Meldungen, die heute kursieren, bergen Sprengstoff, werden aber von den zuständigen Stellen nicht bestätigt oder dementiert. Der Fokus schreibt unter Berufung auf das Umfeld des entlassenen Generalbundesanwalts Harald Range, diesem sei aus dem Bundesjustizministerium zuvor massiv gedroht worden. Staatssekretärin Stefanie Hubig wird mit den Worten zitiert: Binnen einer Stunde stellen Sie die Sache ein, sonst fliegen Sie raus. Überraschend wäre es zumindest, wenn die Aussage wörtlich genauso gefallen wäre, denn nach den sonstigen Angaben von beiden Seiten über die Telefonate ging es da in erster Linie um den Umgang mit einem externen Gutachtenauftrag, nicht um die Einstellung der Ermittlungen. Ein Ministeriumssprecher dementierte den Bericht. Diese kolportierte Drohung habe es nicht gegeben. Das Gutachten sollte klären, ob durch die Veröffentlichungen auf netzpolitik.org Staatsgeheimnisse verraten wurden. Bei den Telefonaten zwischen Justizministerium und Generalbundesanwalt ging es darum, dass Justizminister Maas den Auftrag an den bis heute namentlich nicht bekannten Wissenschaftler gestoppt und durch eine Expertise aus dem eigenen Haus ersetzt wissen wollte. Unter welchen Umständen das geschah, dazu steht Aussage gegen Aussage. Der Fokus schreibt, dass die Aussage frei erfunden sei, wonach sich das Ministerium bereits am vergangenen Freitag mit Range auf die Rücknahme des externen Gutachtens geeinigt habe. Range selbst sagte heute gegenüber der FAZ, er habe Bedenken geltend gemacht. In der Zeitung erklärt er auch seinen späteren öffentlichen Auftritt, in dem er dem Justizminister Einmischung in die Ermittlungen vorgeworfen hatte. Er habe sich nicht wie ein geprügelter Hund vom Hof schleichen wollen und er habe sich nicht strafbar machen wollen. Das dürfte auf den Tatbestand der Strafvereitelung im Amt zielen. Die Expertise aus dem Justizministerium soll inzwischen in Karlsruhe eingetroffen sein. Ebenfalls im Fokus wird berichtet, das Bundeskriminalamt habe bei den Ermittlungen gegen netzpolitik.org nicht mit der Bundesanwaltschaft kooperiert. Als ein Bundesanwalt am Montag dieser Woche den zuständigen BKA-Abteilungsleiter angerufen und sich nach dem Fortgang des Verfahrens erkundigt habe, habe der die Auskunft verweigert. Er habe sich auf eine Anweisung von BKA-Präsident Holger Münch berufen, der Bundesanwaltschaft keine Informationen zu diesen Ermittlungen zu geben. Beachtlich wäre das, weil die Bundesanwaltschaft gegenüber dem Bundeskriminalamt Herrin des Verfahrens ist. Das Magazin beruft sich auf Quellen im Innen- und im Justizministerium. Innenministerium und BKA wollten den Bericht nicht bestätigen.